1. Jahwe Sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Teil den Israeliten mit, das ein Frau, die einen Sohn zur Welt bringt, 7 Tage lang als unrein gilt, dies Unreinheit entspricht der Dauer ihrer monatlichen Unreinheit. 3. Am 8. Tag jedoch muss die Vorhaut des Neben beschnitten werden. 4. Danach muss sie 33 Tage in einem Zustand der Reinigung verbleiben, warin diese Zeit darf sie nichts Heiliges berühren und das Heiligtum nicht betreten, bis ihr Reinigungsperiode abgeschlossen ist. 5. Bringt sie hingegen ein Mädchen zur Welt, so ist sie sei Wochen lang unrein, vergleichbar mit ihrer monatlichen Unreinheit, und muss anschließend 66 Tage in einem Zustand der Reinigung verbleiben. 6. Sobald die Vorschreibung Reinigungszeit beendet ist, unabhängig davon, ob sie einen Sohn oder ein Tochter geboren hat, soll sie dem Priester am Eingang des Offenbarungszeltes ein einjähriges Lamm als Brandopfer sowie ein Jungtaub oder ein Turteltaub als Sündopfer darbringen. 7. Der Priester soll dies Opfergeben vor Jahwe darbringen und dadurch sühne für sie erwirken, so dass sie von ihrem Blutfluss gerinnet wird. Die sind die Vorschriften für Frauen nach der Geburt, seis eins Neben oder eins Mädchens. 8. Sollte sie jedoch zu arm sein, ein Schaf zu beschaffen, so soll sie stattdessen zwei Turteltauben oder zwei Jungtauben nehmen, wobei ein als Brandopfer und die andere als Sündopfer dient. Der Priester wird dann sühne für sie erwirken, wodurch sie rein wird.